Fit in Deutsch 1. Hören. Teil 1. Training. Du hörst Nachrichten am Telefon. Zu jeder Nachricht gibt es Aufgaben. Kreuze an A, B oder C. Du hörst jede Nachricht zweimal. Nachricht 1. Hallo Viola, hier ist Antonia. Sag mal, hast du vielleicht Lust, mit mir in ein Konzert zu gehen? Die Guano Apes spielen am 14. August live in München. Ich habe alle ihre CDs. Sie sind echt klasse. Wir müssen aber die Karten schnell kaufen. Also ruf mich an oder schreib mir eine SMS, okay? Ciao!